Der letzte Sommer, den wir gemeinsam verbrachten, war der schönste. Alle Farben waren so intensiv. Es kam mir vor, als würde ich die Farben nie wieder so sehen können. Als ich 14 war, dachte ich, dass ich nie älter als 30 werde. Ich hatte ein Plakat an meiner Zimmertür hängen. Live fast, die young. Mein Vater hat gesagt, ich soll es abhängen. Ich habe damals echt nicht verstanden, warum. Jetzt ist alles leicht. Ich bin schwerelos. So wie der Luftballon, den mir und ich einmal nach einer Partynacht an einem Brückengeländer gefunden haben. Mia hat ihn losgebunden und fliegen lassen. Er ist langsam aufgestiegen und zwischen den Hausdächern verschwunden. Der frühe Morgen, wenn man aus dem Club kommt und alles so aussieht wie gerade erst erschaffen. Die Luft ist klar und das Licht so besonders. Einmal haben Ulla und ich morgens um 6 diesen knallroten Luftballon gefunden. Er sah aus, als hätte ihn jemand für uns an das Brückengeländer gebunden. Irgendwie erinnerte er mich an Ulla. Ich fand, dass er fliegen sollte. Es ist schwer, auf einmal erwachsen zu werden. Es ist, als würde sich plötzlich ein Abgrund vor dir auftun. Spring, sagen sie alle zu dir, aber du weißt gar nicht, wie das geht. Keiner von uns weiß das. Als ich 13 wurde, fingen die Schmerzen an. Immer tat mir irgendetwas weh. Meistens das Herz, dann die Arme und Beine und zu allerletzt der Kopf. Irgendwann hatte ich fast jeden Tag Kopfweh. Es wurde erst besser, als Ulla meine Freundin wurde. Und als Pac-Man zu uns in die Klasse kam, weil er sitzen geblieben war. Einmal haben wir eine Party bei mir gemacht. Mein Vater war übers Wochenende mit seiner Neuen abgezogen. Das ganze Haus war voll. Wir haben durchgemacht bis morgens um 8. Ich war der Letzte, der noch auf war. Ulla und Mia lagen nebeneinander wie zwei Schwestern. Ich hätte mich gern dazugelegt. Ich hatte eine riesige Wut in mir. Aber niemand außer Mia hat mich verstanden. Ulla und Pac-Man wollten immer nur feiern. Kiffen, Pilze, Pillen. Sie haben echt nichts ausgelassen. Ich habe sie geliebt. Es ist seltsam, das so auszusprechen. Ich habe das überhaupt noch nie jemandem gesagt. Ich liebe dich. Manchmal denke ich, dass mir das auch nie jemand sagen wird. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt ganz normal weiterlebe, studiere, einen Beruf habe und irgendwann jemanden kennenlerne, der das zu mir sagt. Sie hatte so etwas Spezielles. Ich weiß schon, das wäre natürlich nie etwas geworden mit uns. Scheiße. Als ich damals zu Mia und Ulla in die Klasse kam, dachte ich erst, was für Idioten. Ich meine, die Schule ist voll von langweiligen Idioten. Am Anfang sind mir die beiden erst gar nicht aufgefallen. Wie, wenn man lange auf die Straße starrt und plötzlich feststellt, dass dort eine glänzende Münze liegt. In der 7. Klasse hat Ulla sich die Haare grün gefärbt. Sie trug eine Zahnspange dazu. Bei jedem anderen Mädchen hätte es unmöglich ausgesehen. Bei ihr nicht. Da kannten wir uns noch kaum. Ulla hing immer mit den cooleren Leuten herum. Am Anfang habe ich mich gewundert, dass sie überhaupt etwas mit mir zu tun haben will. Wir hatten gefälschte Schülerausweise und kamen oft in die Läden rein, die erst ab 18 waren. Ulla wurde nie kontrolliert. Manchmal haben sie was ohne uns gemacht. Wahrscheinlich Jungs abgeschleppt in irgendwelchen Clubs. Anfangs fühlte ich mich dämlich beim Ausgehen. Dieses an der Wand stehen und keiner traut sich zu tanzen. Ich kam mir albern vor neben Jojo mit seinem durchtrainierten Körper. Das Sixpack, das ich jeden Abend getrunken habe, hatte Jojo als Muskeln an seinem Körper. Wir haben fast nie über Mädchen geredet. Immer nur so. Was läuft? Ja, super. Bei mir auch. Und dann haben wir ein Bier aufgemacht. Ich will nicht so enden wie meine Eltern. Man sitzt sich gegenüber und keiner sagt mir was. Alles fühlt sich kalt an. Dann trennt man sich und fängt an, sich zu hassen. Kommst du mal, bitte. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Warum riecht das denn hier so komisch? Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Weißt du eigentlich, mit wem du sprichst? Kannst du mir bitte mal sagen, wann du nach Hause gekommen bist? Das gibt Hausarrest, das kann ich aber versichern. Wenn du das Schuljahr nicht schaffst, ist der Teufel los. Ich glaube, deine Freunde sind kein guter Umgang für dich. Und wie? Du bist nicht pünktlich. Es ist noch davor. Bevor es passiert ist. Es ist Frühling. Es ist wunderbar warm. Wir beschließen, nach den Prüfungen die Party unseres Lebens zu machen. 3 Tage lang im Ferienhaus meines Vaters. Wir sind ständig zusammen. Wir telefonieren direkt nach der Schule, treffen uns schon nachmittags und gehen abends aus. Wir hängen bei Pac-Man rum und schauen uns schlechte Videos an. Wir kommen früh morgens aus dem Club, wenn die Vögel singen. Wir gehen morgens zusammen im Café Kritz frühstücken. Wir fallen komatös in unsere Betten, schlafen bis nachmittags und rufen uns dann wieder an, um uns zu treffen. Pac-Man sieht wie ein Teddybär aus, wie es wohl in seiner Bong nuckelt. Manchmal ist sein Gesicht völlig hinter Qualm verborgen. Seine Kellerwohnung ist ein einziges Chaos. Wir müssen uns den Weg richtig freischlagen bis zu seinem Sofa, auf dem wir Filme schauen oder Bier trinken, bevor wir ausgehen. Ich bin mir sicher, dass er auch laut lacht, wenn er sich allein einen Monty Python-Film ansieht. Wegen mir könnte es immer so weitergehen. Aber mein Vater lässt mich auch in Ruhe. Die anderen haben viel Stress mit ihren Eltern. Besonders Ulla. Aber sie spricht nie darüber. Mia ist die ganze Zeit so komisch drauf wegen Jojo. Seit 3 Jahren ist sie schon in ihn verliebt. Ich halt es nicht mehr aus. Auf unserer Party wird sie es ihm sagen oder ich bin nicht mehr ihre Freundin. Habe ich ihr gedroht. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber sie muss es ihm endlich sagen. Das ist doch verrückt. Den anderen ist es egal, dass die Welt vor die Hunde geht. All das Elend. Das ganze Geld für die Banken, es macht mich krank. Und die Leute, die jeden Tag verhungern. Die Obdachlosen, die überall herumliegen in der Sparkasse nachts, weil es da warm ist. Und die dann noch von irgendwelchen Leuten getreten werden. Pac-Man schaut sich die Links nie an, die ich ihm schicke. Er unterschreibt nie eine Online-Petition. Er will immer nur sein Köpfchen rauchen. Dann ist er glücklich. Manchmal denke ich, er ist doch in mich verliebt. Dann sieht er mich so an mit diesem gewissen Blick, sagt, dass ich seine Seelengefährtin bin oder zeichnet Comics für mich. Einmal hat er mir einen MP3-Player mit Musik geschenkt. Es kann gar nicht sein, dass er nichts von mir will. Aber dann sieht er Lisa an und sie hat so große Brüste und ist überhaupt in allem das Gegenteil von mir. Ich habe ihm schon so viele Briefe geschrieben und sie nie abgeschickt. Ulla sagt, ich soll es ihm endlich sagen, aber das kann ich einfach nicht. Auf der Party muss ich es machen, sonst bleibt es immer in meinem Hals stecken. Mia und ich haben uns mal geküsst. Auf der Abschlussfahrt nach Florenz, unter einem Regenschirm. Mia schmeckte nach Kaugummi und leerem Magen, sie hatte mal wieder nichts gegessen. Ihre Haare rochen nach Pfirsichshampoo. Am Abend haben wir zusammen im Bett gelegen. Das waren harte Klappbetten in irgendeiner miesen Pension. Ihr Körper war ganz warm. Und wir haben unsere Hände ineinander gelegt. Ich dachte, das ist so schön. Da war was in mir, das gezogen hat. Mein Vater hasst mich. Er will, dass ich das Abi schaffe, sonst ist die Hölle los. Dass ich überhaupt sitzen geblieben bin, ist schon die Schande schlechthin. Aber was soll ich machen? Mein Intellekt hat sich schlafen gelegt. Ich bin froh, dass ich hier unten im Kellerreich meine Ruhe habe. Keiner, der mich stört. Keiner, der mir zusieht, wenn ich mir einen runterhole. Ich stelle mir manchmal Ulla dabei vor. Wenn sie das wüsste, würde sie mir eine reinhauen. Wenn wir eine Tüte rauchen, wird alles so leicht. Ich muss dann oft furchtbar lachen. Aber Mia fängt manchmal an zu weinen. Egal, ob wir was trinken oder was rauchen. Ehrlich, ich verstehe das nicht. Es ist doch so schön, manchmal einfach nur zu lachen. Das heißt ja nicht, dass man nicht mehr nachdenken kann. Die Sonne scheint, als gäbe es nichts Schlechtes auf der Welt. Wir fahren an den Baggersee und liegen in der Sonne. Ulla liest Zeitschriften, Pac-Man baut sich eine Tüte, Mia geht schwimmen. Sie ist total dünn geworden. Ich mag sie wirklich. Sie ist wie meine Schwester. Ich meine, vielleicht findet sie einen, der sie so liebt, wie sie ist. Das würde ich ihr wirklich wünschen. aber sie ist so knochendürr, dass es einem wirklich schon wehtut. Ich schwimme im See, kraule im Licht vor mich hin. Die anderen sind weit weg. Manchmal kommen sie mir vor wie ein Dreierpaket. Nur ich gehöre nicht dazu. Oft ist es, als würde sich ein Teil von mir abspalten. Der eine Teil sieht von Weitem, wie die anderen lachen und kann sich einfach nicht dazusetzen. Der andere Teil will unbedingt zu ihnen gehen und findet es albern. Aber der Beobachterteil gewinnt fast immer. Selten, ganz selten gewinnt der andere Teil. Wir haben zwei Zelte eingepackt und bleiben das ganze Wochenende am See. Niemand ist hier. Wir hören Musik, liegen rum, trinken Bier und kiffen. Pac-Man hat einen Sonnenbrand. Demnächst gibt es eine große Demo in Frankfurt, zu der ich hinfahren will. Ich habe mir einen günstigen Platz in einem Bus gemietet. Wir werden vor den Banken eine Sitzblockade machen. Anderswo gehen die Leute in unserem Alter auf die Straße und riskieren ihr Leben dafür. Der See hat eine merkwürdige Farbe, fast türkis. Ich würde ja hineinspringen, aber ich bin eine Echse geworden, die sich nicht mehr bewegen kann. Alle meine Zellen trinken Sonne. Ah, oh, es ist herrlich hier. Ich wünschte, wir könnten immer hier bleiben. Es würde ziemlich schnell langweilig werden. Hä, hey, alter Spielverderber. Du willst wohl nicht mit uns zusammen wohnen? Auf jeden Fall will ich nicht den Rest meines Lebens mit Pac-Man in einem Zelt wohnen. Vor allem nicht, wenn er Zwiebeln gegessen hat. Was ist denn hier so lustig? Hey Mia, willst du einen Schwimmrekord aufstellen? Ich schwimme einfach gern. Sei doch nicht gleich so beleidigt. Du bist schon seit Stunden im Wasser. Ich habe mich nur gefragt, warum du so ewig da draußen bleibst. Ganz einfach, weil es mir Spaß macht. Übrigens soll es hier in der Nähe eine gute Party geben. Ab Mitternacht irgendwo im Industriegebiet. Oh, bin dabei. Wir haben kaum noch Benzin. Lass uns ein paar Mädels abschleppen, oder Jojo? Ja, nein. Och Jojo, die Tankstelle ist nicht weit weg. Wir können auf dem Weg tanken und noch ein paar Sixpacks holen. Was ist mir? Ich weiß noch nicht, ob ich mitkomme. Vergiss es, hier traurig im Zelt zu sitzen. Ich weiß noch nicht. Oh, Mia. Oh, Mia, komm doch mit. Oh, ihr nervt. Ja, ich werde mitkommen. Sehr gut. Aber ich warne euch, ich habe keine Lust auf Party. Komm, nimm die Wodkaflasche und jetzt schön trinken. Trinken. Trinken, trinken, trinken, trinken, trinken. Ich trinke. Immer weiter. Der Abend verschwimmt zu Gelächter und Farben. Mit dem Auto von Pac-Man fahren wir zu dem Club irgendwo im Industriegebiet. Ich schaue aus dem Fenster, um zu erkennen, wo wir sind. Lagerhallen, Scheinwerfer. Es könnte überall sein. Mein Vater hat mir das Auto zum 18. geschenkt. Alle beneiden mich darum. Aber es ist einfach nur seine alte Karre, die er nicht mehr braucht. Er hat von seiner Firma einen fetten Benz bekommen. Er hat mir einfach die Schlüssel hingeworfen und hofft, dass ich dafür Abi mache. Aber vielleicht werde ich auch einfach Gangster und wandere nach Kalifornien aus. Schaue mir den ganzen Tag die Wolken an und putze meinen Revolver. Manchmal ist mir so eine Partybremse. Ich weiß ja, dass sie wegen Jojo leidet, aber mein Gott, das ist nur ein Typ. Am besten, sie schleppt jetzt gleich jemanden ab. Diese Abhängigkeit von irgendwelchen Typen, schrecklich ist das. Und dann stopft sie wieder irgendwas in sich rein, Burger oder sonst etwas und kotzt es wieder aus. Dabei hat sie so eine nette Mutter. Ich wünsche, ich hätte so eine Mutter wie Mia. Ich verstehe wirklich nicht, was ihr Problem ist. Sie wälzt so viele Gedanken, man sieht richtig, wie es hinter ihrer Stirn arbeitet. Pac-Man fährt wie ein Verrückter. Es ist ganz schön bescheuert, so zu rasen, auf einer Schotterstraße ohne Licht. Man sieht ja kaum was. Manchmal denke ich, Pac-Man ist einfach zu träge, um vor irgendetwas Angst zu haben. Aber offensichtlich hat er einen Schutzengel. Eigentlich glaube ich nicht an Gott oder Gespenster. Klar mache ich mir auch viele Gedanken. Aber ich weiß nicht. Irgendwann kommt man da nicht mehr raus. Zu Hause ist es so schrecklich. Da muss ich einfach zur Optimistin werden. Egal wie mies eine Situation ist, ich finde immer noch was, das gut dran ist. Ich werde einfach mit irgendjemandem rummachen. Dann wird Jojo sehen, dass es genug Männer gibt, die mich toll finden. In Pac-Mans Autospiegel haben wir uns geschminkt. Ich trage einen dunklen Lippenstift, der geheimnisvoll aussieht, und rauchigen Lidschatten. Ich bin sicher, es wird mir leicht fallen, jemanden zu finden. Mia trägt ein enges Glitzertop. Man kann ihre Rippen sehen. Sie sieht ungeheuer zerbrechlich aus. Pac-Man ist total besoffen und bekifft. Er fährt wie im Traum. Aber ich fühle mich so aufgehoben zwischen den anderen. So wie ich mich nie fühle, wenn ich bei meinen Eltern bin. Mein Vater rastet manchmal einfach aus. Man weiß nie, was als nächstes passiert. Manchmal denke ich, ich packe einfach meine Sachen und ziehe aus. In irgendeine WG mit ein paar Leuten. Beim Parken schrappe ich an einem anderen Auto entlang. Der Sound klingt irgendwie fröhlich. Man hört die Beats schon draußen. Wir bekommen einen Stempel und gehen rein. Es riecht nach Schweiß. Es ist warm. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Drin zucken die Lichter und Mia schreit mir etwas ins Ohr, aber ich verstehe sie nicht. Ich glaube, ich bin schon ziemlich dicht. Im Schwarzlicht verschwimmen die Konturen der Körper. Von der Decke rinnt Schweiß. Es ist wie in einem kleinen Biotop. Ulla hat ein Bier in der Hand und verschwindet sofort zwischen den Körpern. Die Menschen sind so einfach zufriedenzustellen. Wir wollen nur unsere Sorgen vergessen und uns betäuben. Egal, wie schlecht es den anderen geht. Ein Mädchen spricht mit Jojo. Vielmehr, sie schreit ihm ins Ohr und fuchtelt mit den Händen vor ihm rum. Jetzt gehen sie raus. Ich kann das nicht ertragen. Ich tanze mich zu den anderen. Der Beat packt mich und bewegt meinen Körper. Er pulsiert in meinem Blut. Ich schaue mir die Männer an, die um mich herum tanzen. Die meisten sind älter als ich. Ich versende ein paar Blicke und bekomme ein paar zurück. Der hier links, den könnte ich haben. Den hier vorne auch. Oh, und der ist süß. Aber er hat seine Freundin dabei. Ich muss Jojo vergessen. Ich muss Jojo heute Nacht einfach vergessen. Ich werde die ganze Nacht tanzen, bis sich alles aufgelöst hat. Beat um Beat wachsen mir Federn. Ich flieg durch die Nacht. Ich kann sein, wer ich will. Ich kann lieben, wen ich will. Meine Mutter kreischt nicht hysterisch. Mein Bruder ist sich ausgezogen. Und ich bin schon erwachsen und lebe in London. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung mit großen Fenstern und schaue auf eine Straßenkreuzung. Und ich feiere jede Nacht. Ich liebe zwei Frauen und einen Mann. Ich bin eine berühmte Musikerin und Yogalehrerin oder irgendwas. Und ich habe jeden Tag eine andere Haarfarbe. Auf der Toilette finde ich mich mit diesem Typen wieder. Er hat einen kratzigen Bart und ich hebe mein rechtes Bein und stelle meinen Fuß auf die Toilettenschüssel. Er schiebt mir den Rock hoch und eine Naht reißt. Das Ratschen des Stoffs geht wie durch mich hindurch. Ich rieche das Leder seiner Jacke. Es brennt in meinem Hals. Ich höre, wie mein Armreif an die Toilettenwand schlägt. Immer wieder dieses Klong, Klong. Es macht mich ganz verrückt. Ich kann das Geräusch kaum ertragen. Ich kann den Dieter nicht mehr sehen. Nur noch Schwaden von buntem Licht, von Beats durchdrungen. Es riecht nach Nebelmaschine. Ich liebe diesen Geruch. Mia ist verschwunden. Sie ist mit irgendeinem Typen abgezogen. Oh, ich will nicht nach Hause. Ich bin sicher, meine Mutter wird einen Tobsuchtsanfall bekommen. Sie denkt, dass ich bei Mia übernachte. Und Mias Mutter denkt, dass sie bei mir übernachtet. Eigentlich will ich nur diese Frau mit den großen Augen und der Glatze küssen, die dort drüben tanzt. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Die Wände der Toilette sind über und über mit Graffiti bedeckt. Ich schwanke etwas, während ich die Türe öffne, um hinauszugehen. Ein Mädchen kauert an der Wand und heult. Ich gehe hin und umarme sie, aber sie bewegt sich kaum. Ihr Kleid ist nass. Draußen wird es langsam hell. Ich spüre noch die Bartstoppeln des Typen an der Wange. Er hatte einen merkwürdigen Anhänger um den Hals. Ich hoffe, ich muss ihn nie wiedersehen. Es ist früher Morgen. Jojo liegt draußen auf einer Bank und pennt. Jemand hat ihn mit einer Jacke zugedeckt. Mia sitzt daneben. Ein paar Sessel stehen vor dem Club. Die Sonne geht langsam auf. Es ist so herrlich, wenn sie einem ins Gesicht scheint. Ein paar Vögel zwitschern. Als ich aufwache, sitzt Mia neben mir. Sie hat mich mit ihrer Jacke zugedeckt. Die Sonne scheint mir warm ins Gesicht. Es ist ein gutes Gefühl. Ich bin ganz leer innen und habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ulla steht dort drüben und küsst eine glatzköpfige Frau. Ich bin high. Ich spüre, wie das Licht meine Blutbahnen flutet. Alles glänzt, alles strahlt. Alle haben wunderschöne, große Augen. Das italienische Mädel hängt an mir dran und will mich hinter die Baracken ziehen. Ulla küsst eine glatzköpfige Frau. Ulla küsst diese Frau mit dem Tattoo auf dem Rücken und der Glatze. Ganz schmal ist die Frau und braun gebrannt. Sie bewegt sich wie eine Tänzerin. Ich hätte nicht gedacht, dass Ulla vor Jojo und Pac-Man eine Frau küssen würde. Seit ich ihr das mit Jojo gesagt habe, weiß ich, dass sie auf Frauen steht. Sozusagen als Gegengeheimnis. Sie ist verdammt süß. Und sie bedeutet mir gar nichts. Ich verstehe noch nicht mehr ihre Sprache. Aber ich will sie überall berühren, ihre Handgelenke umfassen und ihr das Tanktop ausziehen. Ihre Lippen sind fest, so ähnlich wie Mias. Sie schmeckt nach Wodka und Gummibärchen. Wahrscheinlich hat sie Red Bull getrunken. Es gefällt mir, wie Jojo und Pac-Man glotzen. Manchmal sind die beiden immer noch kleine Jungs. So wahnsinnig kleine Jungs. Und ich möchte sie gern alle beschützen. Auch Mia, die da so verloren neben Jojo sitzt und für ihn ans Ende der Welt gehen würde. Hier ist das Ende der Stadt. Das Ende der Zeit. Wir werden immer hier sitzen bleiben. Nur hineingehen, um weiter zu tanzen. Dazwischen essen, dann wieder tanzen. Wir werden nicht in die Stadt zurückfahren. Zu unseren Eltern, die sich anschreien oder uns anschreien. Zurück in die Schule, wo man uns das Hirn verquirlt. Wir werden einfach hier bleiben. Am Ende der Welt. Und zusammen alt werden. Das ist mein Leben. Wo will ich leben? Es ist so gut, wenn wir zu viert sind. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich will, dass mich jemand liebt. Ich hasse es, wenn alles gleich ist. Mir schlecht. Ich habe Kopfweh. Bauchweh. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich später machen soll. Ich glaube, die Welt wird kaputt. Niemand versteht mich. Ich will wieder reingehen. Lasst uns weiterfahren. Ich will nicht, dass Montag ist. Sollen wir nach Hause gehen? Wir wollen ein Camp im Bankenviertel machen. Ich habe Mia gefragt, ob sie mitmacht, aber sie war irgendwie komisch. Pac-Man nervt mich die ganze Zeit, dass ich etwas mit Lisa anfangen soll. Lisa hat schon einen heißen Körper und alles. Aber ich weiß nie, was ich mit ihr reden soll, wenn wir alleine sind. Sie ist ein bisschen wie eine Tafel Schokolade, in die man nur mal kurz reinbeißen will. Manchmal kommen die Schmerzen wieder. Anfangs tut der Kopf weh, dann die Arme und die Beine. Schließlich sogar die Haare. Neulich musste ich wieder einen Nachmittag mit meinem Vater verbringen. Er war zu spät da und hatte wahrscheinlich ein Sitzen. Ich habe so getan, als wäre ich anwesend. Aber in Wirklichkeit war ich ganz woanders. Ich weiß nicht, warum ich ihn immer wieder treffen soll. Mir wäre es lieber, meine Mutter würde endlich einen neuen Freund finden. Aber das ist so unwahrscheinlich, wie dass der Mond auf die Erde fällt. Ich sehe meine Mutter ziemlich oft, aber sie will nicht über meinen Dad sprechen. Sie ist total hysterisch. Ich bin froh, dass ich meine eigene Bude habe. Sie zwingt mich zur Nachhilfe. Jeden Dienstag muss ich ins Lernzentrum gehen. Zweimal habe ich schon geschwänzt, weil es so tierisch öde ist, aber sie hat's rausbekommen und mir das Taschengeld gekürzt. Ich habe mir von Ulla Geld geliehen, um ein paar Pillen zu kaufen. Torben und seine Jungs waren hier und wollten etwas haben. Ich mache mir Sorgen um Mia. Jedes Wochenende macht sie mit einem anderen Typen rum, aber sie sieht gar nicht glücklich aus dabei. Schon wieder Hausarrest. Ich sehe mir Serien an und telefoniere mit Mia und Pac-Man. Jojo will bei irgendeiner Aktion mitmachen. Campen im Frankfurter Bankenviertel oder so. Das ganze Wochenende. Pac-Man hat auch eine Finanzkrise. Ich muss ihm ständig Geld leihen. Ich frage mich, ob irgendjemand von uns irgendwann mal Geld verdienen wird. Mia macht bestimmt was Ernsthaftes. Rechtsanwältin oder Journalistin. Draußen brüllen meine Eltern rum. Wahrscheinlich haben sie entdeckt, dass ich was aus der Haushaltskasse genommen habe. Jetzt kommt ein ätzendes Gespräch auf mich zu. Pac-Man, mach mal auf, Alter. Was machst du da draußen? Ich hab den letzten Bus verpasst. Ich brauch was zum Pennen. Wie war das Terroristencamp? Das war kein Terroristencamp. Das war ein Strategieworkshop zur Finanzkrise. Hey, dass du dir das alles freiwillig reinziehst. Lässt du mich jetzt rein oder nicht? Klar. Kannst du hier reinsteigen? Ich schaff's nicht, zur Tür zu kommen. Kein Problem. Oh Mann. Ich wäre auch gern so sportlich wie du. Lüg mir nicht an. Und gib mal was zu rauchen rüber. Was hast du gerade gemacht? Mir einen Film angesehen. Verrücktes Ding. Es geht um... keine Ahnung. Um diesen Typen, der sich in einen Tiger verwandelt und plötzlich merkt, dass er eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Strecke... Sehr interessant. Hast du was von Ulla gehört? Die hat schon wieder Stress zu Hause. Ich mache mir eher Sorgen um Mia. Du sag mal, du stehst echt nicht auf sie, oder? Mia? Ja. Ach komm, vergiss es. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, sie ist super lieb. Keine Frage, aber... Ich weiß, was du meinst. Hast du mal Feuer? Hallo, Ulla. Hi. Bist du noch wach? Ich kann nicht schlafen. Es ist so warm. Sag mal, hast du es ihm gesagt? Auf der Party mache ich's. Schwörst du's? Ich schwör's. Und, was läuft bei dir? Irgendwelche Mädels? Nee, das war ja auch mehr Spaß mit der Frau auf der Party. Nee, ich weiß nicht. Wissen deine Eltern, dass du lesbisch bist? Spinnst du? Ich würde meinen Eltern sowas nie erzählen. Außerdem bin ich nicht lesbisch. Ich bin bi, ich stehe auf Frauen und Männer. Na sicher. Und mit wem würdest du gerne mal ins Bett gehen? Ja, mit Frau Kieling. Lehrerinnen und Lehrer sind ausgenommen. Glaubst du, wir werden immer befreundet sein? Ich weiß nicht. Wie, was sollte uns dran hindern? Man weiß ja nie, was passiert. Wie meinst du es jetzt? Mia, solltest du irgendwie vorhaben, Schlaftabletten zu nehmen oder sowas, werd ich wahnsinnig sauer. Das ist doch meine Sache. Mia, es gibt Kliniken. Da kann ich dich sofort hinschleppen und da helfen sie dir. Sollen wir jetzt sofort? Sag schon. Ach, du spinnst doch. Lass uns schlafen. Nein, ich mein's ernst. Wofür hat man denn bitte Freunde, hä? Wem sollst du erzählen, dass dir schlecht geht, wenn nicht mir, hä? Ach, lass uns jetzt schlafen. Boah, ich werd unfassbar wütend, wenn du immer alles mit dir allein klärst. Das macht mich total aggressiv. Ja, für dich ist ja immer alles positiv. Ja, was? Und es fällt mir leicht, oder wie? Alles total easy, oder was? Ja, du erzählst mir ja auch nicht alles. Ja. Was mit deinen Eltern ist zum Beispiel. Ich will jetzt schlafen. Gute Nacht. Gib mal die Flaschen rüber, bitte. Haben wir für die Party eigentlich noch ein zweites Auto? Mein Cousin fährt uns hoch, hat einen großen Kombi. Ich find's gut, dass wir noch 2 Tage allein sind, bevor die anderen kommen. Das Haus ist ziemlich schick. Es wird die Party des Jahrhunderts. Du, Paki. Mhm? Du solltest absolut anfangen zu lernen. Ja. Ich meine, die Prüfung nächste Woche. Wie schaffst du es nur, das ganze Wochenende durchzumachen und trotzdem noch die beste Geschichtsklausur zu schreiben? Ich versteh's nicht. Hast du dir die Daten intravenös reingezogen oder was? Ja, genau. Mit Wodka verdünnen. Nee, ich lese mir das am Abend vorher 3-4 Stunden alles durch. Ich habe einfach ein gutes Gedächtnis. Ich will Trickfilmer werden. Dazu muss ich doch nicht Geschichte können. Vielleicht machst du mal einen Trickfilm über Napoleon. Wozu gibt es Internet? Na, wie geht's so mit deiner Mom? Geht so, ja. Naja, sie ist wieder krank. Naja, eigentlich geht's ihr nicht so gut. Und dir? Eigentlich ganz gut. Jedenfalls besser als sonst. Warum glaube ich dir das nicht? Wegen der Aussage-Aussehen-Indifferenz? Yeah! Interkulturelle Kompetenzen, Bilanzen, Finanzendifferenzen. So heißt das, wenn sich ein Mann von einer Frau Geld leihen muss. Brauchst du schon wieder Geld? Kriegst du es bald zurück. Na, ich habe gestern Nachhilfe gegeben. Wie viel brauchst du? Danke. Ich werde es gleich in Drogen anlegen. Das ist jedenfalls sicherer als Aktien. Die Nacht wartet auf uns. Schwarzlicht lässt unsere Körper verschwimmen. Die Nacht ist verzaubert. Und ich will nie wieder aufwachen. Mir ist egal, was morgen passiert. Morgen ist alles anders. Die Welt, in der wir aufwachsen, ist so, wie wir sie uns nie ausgesucht hätten. Andere haben sie kaputt gemacht, aber wir müssen darin leben. Ich habe so viel Wut in den Knochen. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich möchte etwas zerstören. Das Fenster einer Bank einschlagen und rennen, bis ich keine Puste mehr habe. Wenn wir mehr wären, wenn wir viele wären, wenn wir uns vernetzen würden. Ich fühle, dass es brodelt. Manchmal möchte ich in meinen Träumen bleiben. Alles ist bunt dort und alles besteht aus Musik. Ich bin der Meister meines Universums und habe jeden Tag ein anderes Mädchen. Wir liegen zu viert den ganzen Tag am Strand. Mia und Ulla küssen sich und ich darf zuschauen. Ulla. Hä? Mensch, Ulla, jetzt wach doch mal auf. Wo sind wir? Draußen auf der Wiese. Du bist irgendwann eingeschlafen. Wie viel Uhr ist es? 6:30. Oh Gott. Hier ist ja wirklich keiner mehr. Wo sind Pac-Man und Mia? Die sind ins Krankenhaus gefahren. Pac-Man hat sich an der Hand verletzt. Was? Warum habt ihr mich nicht geweckt? Das haben wir versucht. Aber du warst einmal nicht wach zu kriegen. Oh. Was hast du denn genommen? Boah, keine Ahnung. Da war so ein Typ, der hat einen Drink angeboten. Und was machen wir jetzt? Wir gehen nach Hause, würde ich sagen. Hast du eine Zigarette? Nee. Ich fühle mich so matschig, so komplett aufgelöst. Sag mal, was willst du eigentlich nach dem Abi machen? Wie meinst du es jetzt? Na, ich meine, willst du eigentlich immer noch Schauspielerin werden? Nee. Ich glaube, ich gehe nach Indien in ein Ashram oder so. Ja, klar. Oder vielleicht werde ich Modedesignerin. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mache einfach ein Jahr lang nichts, arbeite auf einer Alm und überleg's mir dann. Naja, vielleicht Webseitendesign oder so. Ich werde ins Ausland gehen. Ich habe mich für den Freiwilligendienst im Ausland beworben. Hast du es mir schon gesagt? Wir sind nicht zusammen. Ja, ich weiß, aber ich weiß auch nicht, aber sie mag dich schon sehr. Immer die Sache steht fest. Wenn sie mich nehmen, bin ich nächstes Jahr in Costa Rica. Costa Rica? Das ist ja ewig weit weg. Für wie lang denn? Für 1,5 Jahre. Boah, krass. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Dann muss ich meine Zeit nicht mehr mit unnötigen Dingen verschwenden. Wir könnten dich besuchen kommen. Ja, das wäre fein. Wir vier unterwegs in Costa Rica. Was ist denn mit Pac-Mans Hand? Eine Scherbe, die herumlag. Oh, überall lauern Gefahren. Die größte Gefahr ist unsere Verblödungs- und Entmündigungsmaschinerie. Und dann darf man noch nicht mal seine Meinung sagen. Das heißt dann Demokratie, wenn Demonstranten verprügelt werden. Ach, bitte Jojo nicht. Doch nicht morgens 6:30, ne? Lass uns zum Bäcker gehen. Kommst du? Bist du soweit? Lass uns an den See fahren. Das hier klingt gut. Kannst du mal ein Stück rutschen? Kann ich deinen Pulli haben? Ich komme 20 Minuten später. Willst du meine Jacke haben? Das sieht komisch aus. Kann ich bei dir vorbeikommen? Kannst du mir mal einen Stift geben? Bist du nachher zu Hause? Kannst du mal eben warten? Kommst du? Unser Physiklehrer hat mich neulich gefragt, was ich studieren möchte. Soziologie, habe ich gesagt. Und dabei habe ich keine Ahnung. Er hat gesagt, ich soll Physik studieren. Es hat ihm gefallen, was ich neulich über die Unendlichkeit gesagt habe. Sie haben mich genommen. Ab Herbst bin ich in Costa Rica. Ich möchte die anderen nicht zurücklassen. Aber es muss sein. Ich muss einfach hier raus. In 2 Wochen ist die Großdemo in Frankfurt. Die anderen campen schon seit Wochen im Bankenviertel. Es sollen 20.000 Leute kommen. Mia will vielleicht mitfahren. Wenn wir mehr wären. Wenn wir viele wären, wenn wir uns vernetzen würden. Es ist nicht mehr lange bis zu unserer Party. Jetzt nur noch 2 Prüfungen. Alle stehen unter Dauerstrom. Mia ist nicht mehr ansprechbar. Sie lernt die Nächte durch und zählt ihre Punkte. Jojo glaubt, er hat einmal das Thema verfehlt. Ich glaube gar nichts mehr. Ich will einfach nur noch, dass es rum ist. In ein paar Tagen bin ich 18. Komisch. Mein Ausweis ist schon abholbereit. Aber alles fühlt sich an wie immer. Jetzt müsste ich noch mal so richtig fürs Mündliche lernen. Ich habe das Gefühl, dass ich das Schriftliche total verhauen habe. Naja, wird schon werden. Ich lege mich aufs Bett und träume. Ich würde gerne eine Girlsband gründen. Oder einen Club aufmachen. Das wäre großartig. Mein eigener Club. Alle geplanten Demos in Frankfurt sind verboten worden. Nur die Abschlusskundgebung ist erlaubt. Wir werden trotzdem hinfahren und vor der Europäischen Zentralbank eine Sitzblockade machen. Ich habe keine Angst. Nur noch die Party. Dann fahre ich hin. Meine Eltern werden ausflippen, wenn ich dort campe. Aber ich werde es tun. Wenigstens für ein paar Tage. Es ist vorbei. Einfach vorbei. Alle Prüfungen sind gelaufen. Ich kann es gar nicht glauben. Meine Mutter hat mir zur Belohnung ein tolles Kleid gekauft. Ich sehe mich in meinem Zimmer um. Überall Bücher, Hefte und vollgekritzelte Papiere. Es kommt mir vor, als wäre das Zimmer auf einmal zu klein für mich geworden. So lange hat das Abi wie eine Drohung gewirkt. Und jetzt ist es einfach vorbei. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt nach der Schule machen soll. Irgendetwas muss es doch geben, das zu mir passt. Tschüss. Tschüss. Ich bin übers Wochenende weg. Ist dein Handyakku dabei? Wie lange fahren wir denn? Kannst du das Fenster runterkurbeln? Und wie war es bei dir? Wie war das Mündliche? Ich habe die letzte Aufgabe nicht gemacht. Wie viele Zimmer gibt es eigentlich? Wer kommt denn noch so? Hast du deine Isomatte im Papa-Raum? Gib mal ein Bier rüber. Ich hatte so Angst vor Mathe. Vor Englisch. Vor dem Mündlichen. Oh, schau mal, die Sonne. Können wir nicht einfach so weiterfahren? Ich bin müde. Können wir mal anhalten? Hier gibt's ein Drive-In. Der Tank ist leer. Bist du sicher, dass es die Straße hier hochgeht? Wir sind ja total weit oben. Es wird schon dunkel. Fahr doch mal schneller. Das ist es. Es ist schön, morgens aufzustehen und Jojo steht am Herd und macht Rührei. Ich kann gar nicht so richtig kochen. Mia isst nichts. Manchmal trinkt sie Tee oder Kaffee. Von irgendwas muss sie doch leben. Es ist schön, dass wir noch zu viert sind. Es ist wie eine Familie. Morgen kommen die anderen, ein ganzer Trupp Leute. Wie sieht's denn hier aus? Du kannst ja aufräumen. Spielen wir eine Runde Tischtennis? Kann mal jemand Holz hacken? Ich hab schon was gehackt. Macht total Spaß. Was liest du denn, Mia? Ein Buch. Frauen sollten nur Kochbücher lesen. Oh. Was gibt es denn? Du hast gerade gegessen, Paki. Oh. Es gibt es heute Abend was. Wir könnten im Garten grillen. Philosophie. Was? Wie anstrengend. Und Ulla, wie fühlst du dich so kurz vor dem 18.? Wahnsinnig reif. So reif, dass ich dir was von meinem Tabak abgebe. Du bist ein Schatz. Ich gehe mal eine Runde drehen. Ich komm mit. Wann fliegst du? Am 17. Mai. Oh, Mann. Ihr könnt mich besuchen kommen. Auf jeden Fall. Ich werde euch vermissen. Werde ich auch. Ich dich auch. Du, Jojo. Hey, wartet mal. Ah, guck mal, da kommt Pac-Man. Auch ein bisschen frische Luft ziehen. Hey, geht noch nicht los. Ich komm auch mit. Das Haus ist voll. Überall Leute, in allen Zimmern Leute. Auf der Wiese vor dem Haus parken die Autos. Überall Taschen und Isomatten. Torben und seine Kokser-Clique sind auch da. Den Keller haben wir freigeräumt und eine Anlage aufgebaut. Wir haben sogar eine Disco-Kugel. Ulla hat sie angeschraubt. Aber alle reden über das scheiß Abi. Ich hab keinen Bock, wieder stundenlang darüber zu reden. Es ist gleich Mitternacht. Alle sind da. Alle sind glücklich. Ich fühle mich merkwürdig. So lange haben wir auf die Party gewartet. Und jetzt kommt mir alles vor wie ein Film. Wo ist eigentlich Ulla? Ich werde es ihm heute Nacht sagen. Ja, ich werde es ihm heute Nacht sagen. Das ist die letzte Chance. Manchmal frage ich mich, ob er bleiben würde. Vielleicht geht er ja nur, weil er sich nicht traut, es mir zu sagen. Oder weil er denkt, dass ich nicht will. Ich weiß nicht. Wo ist eigentlich Ulla? Ich habe mir eine Leine gezogen, bin völlig taub und geflutet. Mir kann keiner was. Ich balanciere die Torte für Ulla auf einer Hand und komme in den Keller. Alle stehen da und singen. Wo ist eigentlich Ulla? Ich sehe sie gar nicht. Ich sehe Mia und Jojo verschwinden. Endlich wird sie es ihm sagen. Es wird wehtun. Ich bin total high. Irgendjemand hat irgendjemanden mitgebracht, der mit einem Cabrio gekommen ist. Ulla schreit, dass sie damit fahren will. Das halte ich für keine gute Idee. Wo ist eigentlich Mia? Ich fühle mich schlecht, dass ich Mia einfach so in der Nacht zurückgelassen habe. Ihr entstelltes weißes Gesicht unter dem Sternenhimmel. Wir haben uns umarmt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich einen toten Körper im Arm halte. Ist es okay, wenn ich wieder reingehe? Habe ich gefragt. Ich habe mehrmals gefragt. Sie hat genickt. Aber jetzt frage ich mich, wo sie bleibt. Und ob wirklich alles okay ist. Lisa und ihre komische Freundin ziehen Jojo ins Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob er wirklich schon mit Mia geredet hat. Wo ist sie überhaupt? Überall stehen oder liegen Leute rum. Ich habe Lust, was Verrücktes zu machen. Einfach hinauszurennen in die Nacht. Es ist seltsam, nach drinnen zu schauen. Die Fenster sind hell erleuchtet und man hört den Beat bis draußen. Ein paar Leute torkeln aus der Tür. Ulla. Das ist Ulla. Sie tragen Ulla auf den Schultern, schwenken Sektflaschen und steigen in das Cabrio. Sie wollen doch nicht losfahren. Ich glaube, es wird bald hell. Überall liegen Flaschen und Dosen auf dem Boden. Lisa und ihre Freundin liegen quer über dem Bett, vollkommen hinüber. Jojo stopft sich gerade sein Hemd in die Hose. Alter, wie geht's? Du siehst mies aus. Geht so. Und bei dir? Sag mal, wo ist eigentlich Mia? Keine Ahnung. Wo sind überhaupt alle anderen? Warum ist es so still? Die Musik ist aus. Wo sind all die Leute? Irgendwas ist komisch. Irgendwas fühlt sich ganz übel an. Da draußen sind die Bullen. Scheiße. Scheiße. Alles ist einfach stehen geblieben. Nur in meinen Ohren rauschte es zu laut. In meinen Ohren war Watte. Und irgendwann stellte ich fest, die Zeit ist einfach weitergegangen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie. Viel später ist mir aufgefallen, wir haben nie so wirklich über unsere Gefühle geredet. Unsere Ängste, meine ich. Immer nur so: Hey, Alter, was geht? Alles klar? Und dann haben wir ein Bier aufgemacht. Alles ist sehr weit weg jetzt. Ich bin wie der Luftballon, den Mia einmal losgebunden hat. Erst bin ich traurig, dass ich die anderen zurücklassen muss. Dann wird alles leichter. Pac-Man wird bestimmt der beste Trickfilmer der Welt. Und bestimmt wird er eines Tages eine Familie haben. Jojo wird in einer Kommune leben und Gemüse züchten. Und komischerweise mache ich mir auch um Mia keine Sorgen. Irgendwann wird sie wieder richtig essen, die Liebe ihres Lebens treffen und glücklich werden. Meine Arme und Beine sind wie abgestorben. Ich sitze herum, starre an die Wand und habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Ich will alles anders machen als meine Eltern. Ich will wirklich leben. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich stopfe mich voll. Esse so viel, bis es nicht mehr geht. Dann kotze ich alles aus. Ich denke an Ulla und höre sie sagen, iss was, Süße. Immer höre ich ihre Stimme. Sie ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich will niemanden sehen. Irgendjemand fragt mich, ob wir was machen. Ja, klar, sage ich. Und rufe nie zurück. Und denke an Ulla, mit der ich gern lachen würde. Wie geht es dir? Ist alles gut bei dir? Ich denke, es wäre gut, wenn du noch zu dieser Psychologin gehen würdest. Dieser Unfall mit ihrer Freundin. Schrecklich. So jung. Wie konnte das passieren? Ich kann das nicht verstehen. Wie geht es denn ihrem Sohn? Ihrer Tochter. Wie geht es ihnen denn? Schrecklich. Wir campen in der Fußgängerzone, direkt bei den großen Banken. Als die Bullen mit heruntergeklappten Visieren anrücken, wünsche ich mir fast, einen Knüppel auf den Kopf zu bekommen. Ich denke an Ulla. Ich sehe, wie der Wasserwerfer heranfährt und wie sie ihre Knüppel ziehen. Nicht losrennen, sagt einer neben mir. Wir bleiben ganz ruhig. Aber ich renne, so schnell ich kann, über die Ampelkreuzung und hinunter zum Fluss. Ich denke an Ulla. Vielleicht kann ich so schnell rennen, dass ich abhebe. Oft war es so, dass ich unter der Schulbank ein Buch gelesen habe. Ulla saß links neben mir, Jojo rechts von mir. Er las Zeitung unter dem Tisch oder bastelte irgendwelche Flyer. Die Welt retten, sagte er. Aber man kann die Welt nicht retten. Nur sich selbst. Und das ist schwer genug. Sie sind mit dem Cabrio den Berg runtergefahren. Irgendwie war da plötzlich dieses Auto. Was zum Teufel macht dieses andere Auto da am frühen Morgen? Ich meine, am Ende der Welt? Warum muss dieses Auto am Ende der Welt den Berg hinauffahren? Ich habe keine Ahnung. Niemand hat eine Ahnung. Es hat lange gedauert, bis die Bullen und der Krankenwagen endlich da waren. Kurz nach dem Unfall haben sie mich erwischt, wie ich ein paar Pillen auf dem Pausenhof vertickt habe. Weil ich das Abi nicht gepackt habe, muss ich jetzt das letzte Jahr wiederholen. Ich bringe Pac-Man zum Bahnhof. Er muss auf ein Internat, weil sie ihn mit Pillen erwischt haben. Letzte Woche haben wir schon Jojo zum Flughafen gebracht. Irgendwie war Ulla immer dabei. Wir konnten sogar ihre Schritte hören. Und ihr Lachen. Ihr wundervolles Lachen. Hey Süße, sagte sie mir ins Ohr. Ich habe gehofft, dass ich den Schmerz aus mir herauswürgen kann. Aber er geht einfach nicht weg. Ich will nicht erwachsen werden. Aber wir müssen. Irgendwie jedenfalls. Ich habe Mia eine CD aufgenommen, habe ihr eine Geschichte vorgelesen und sie kann jeden Abend einen Teil davon hören. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Ich habe das dickste Buch genommen, das ich finden konnte. Es geht um die kubanische Revolution, aber auch ein bisschen um Liebe. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Immer tut mir etwas weh, wenn ich an Ulla denke. Erst der Kopf, dann die Arme, dann die Beine. Am Ende tut alles weh oder gar nichts. Aber nachts im Traum treffen wir uns. Wir gehen eine Straße entlang und es endet immer so, dass Ulla irgendwann auf der anderen Seite ist. Ich rufe ihren Namen, aber sie winkt nur. Dann ist sie verschwunden. Ich lese ihre alten SMS und manchmal möchte ich eine zurückschreiben. Ich habe eine Postkarte von Mia bekommen. Mit einer Landkarte drauf. Die Karte deiner Träume steht da. Habe ich an meine Zimmerwand gehängt. Deine Süße? Hat mein Zimmernachbar gefragt. Eine von ihnen, habe ich gesagt. Man muss ja gleich mal zeigen, was man kann. Ich habe ja schon einen ganz gut funktionierenden Drogenring aufgebaut. Bald sind Ferien. Dann werde ich Mia besuchen. Ich höre Ulla manchmal lachen. Dann drehe ich mich um. Aber es ist immer irgendein anderes Mädel. Und keins ist wie sie. Ich fliege durch die Zeit. Ab und zu schicke ich den dreien einen Traum. So einen mit vielen Farben. Einen, in dem ich vorkomme. Mit Grüßen aus der Milchstraße. Eure Ulla. Hier sind wir. Irgendwo in der Mitte der Welt. Wir sind hier. Und wir sind am Leben. Das ist das Hörspiel «Schwarzlicht» von der Marie T. Martin. Sie haben gehört, den Ole Lagerpusch als Jojo, die Johannes Kienast als Pac-Man, die Birte Schönig als Mia und die Julia Riedler als Ulla. Regie hat Silke Hildebrand gehabt, eine Produktion vom SWR aus dem Jahr 2016.